Erster Akt. Nach dem Start der deutschsprachigen Version am 12. Juni stellen die User mit deutscher Zugangsberechtigung gleich am Anfang fest, dass sie ihr Filtersystem, das sie aus der internationalen US-Version kennen, nicht mehr selbst einstellen können. Die Folge: Millionen Fotos der Kategorien Mittel und Eingeschränkt sind über Nacht für die deutschen Nutzer nicht mehr sichtbar. Weil die Bilder von 4 Millionen Mitgliedern ob ihrer Inhalte kaum zu kontrollieren sind, gibt es bei Flickr ein Filtersystem. Die User selbst müssen ihre Bilder in 3 Kategorien einteilen. Unbedenklich, jeder kann die Fotos ansehen, auch Kinder und Jugendliche. Mittel, diese Fotos könnten andere Personen als störend oder unangemessen empfinden. Eingeschränkt nennt Flickr die strengste Kategorie. In der Beschreibung dazu heißt es: Fotos, die sie nicht ihren Kindern, ihrer Oma oder Arbeitskollegen zeigen würden. Allerdings, als Benutzer konnte man bislang selbst entscheiden, ob man Bilder aus den beiden strengeren Kategorien angezeigt bekommen möchte oder nicht. Robert Basic, einer der bekanntesten deutschen Blogger und Beobachter der Web 2.0-Szene, über das bisherige Image von Flickr. Sie waren, sagen wir mal, irgendwie cool. Sie hatten so diesen MeToo-Touch nach dem Motto. Und im Zuge dessen hatte Flickr aufgrund der Art und Weise, wie sie mit den Usern geredet haben, ein sehr gutes Standing gewonnen. Sie waren sehr nah am User. Die User haben das gemocht. Katharina Fake vor allen Dingen hat ein gutes Händchen dafür. Und auch die Plattform selber war natürlich Spitzenklasse, was es ja nach wie vor ist. Als Produkt ist Flickr immer noch einmalig. Ne? Zweiter Akt. Die deutsche Flickr-Version ist wenige Stunden alt. Protest regt sich. Amateurfotograf Patzig ist seit 1,5 Jahren bei Flickr. Er hat dort mehr als 1000 eigene Fotos hochgeladen. Viele seiner Freunde und Bekannte können plötzlich Millionen von Fotos nicht mehr sehen, selbst wenn sie volljährig sind. Viele Flickr-Mitglieder in Deutschland verstehen die Welt nicht mehr. Im vermeintlich brüderen Amerika bekommt man alles zu sehen, während hierzulande bestimmte Fotos nicht mehr abrufbar sind. Dabei verschwinden nicht nur Aktaufnahmen oder Erotik, sondern auch Kunstfotos. In den Flickr-Diskussionsforen macht sich Unmut breit. Von Zensur ist die Rede. Doch die Betreuer der Fotogemeinschaft bleiben stumm. Franz Patzig. Die waren wohl unheimlich überrascht, dass da so einen wahnsinnigen Aufstand gegeben hat. Da gibt's Foren in Flickr, so Diskussionsforen, und da haben sich dann Protestgruppen gebildet, die unheimlich schnell gewachsen sind, bis jetzt heute auf 12.000 Mitglieder. Und diese Mitglieder haben angefangen, den Service mit Protestgrafiken zu überfluten. Dritter Akt. Flickr-Mitbegründer Stuart Butterfield meldet sich zu Wort nach 2 Tagen, im Internet eine Ewigkeit. Sein Kommentar: Im Moment gäbe es keine andere Lösung als diese Filter. Einen Tag später meldet sich auch Community-Managerin Heather Champ in einem Flickr-eigenen Forum. Sie verweist auf die Jugendschutzbestimmungen in Deutschland. Doch Jugendschützer hierzulande widersprechen. Sie sagen, das deutsche Recht verlange keine solchen Maßnahmen. Vierter Akt. Für das Mutterunternehmen Yahoo ist Zensur ein altbekanntes Thema. Kritiker werfen Yahoo vor, dass sich das Unternehmen in China mit seiner Suchmaschine bereitwillig den Zensurbedingungen des Regimes in Peking gebeugt habe. Nach mehr als einer Woche rudert Yahoo schließlich zurück. Der Filter wird für die deutschen Benutzer wieder gelockert. Seit diesem Donnerstag können sie wieder Fotos der mittleren Kategorie sehen. Doch die strengste Kategorie bleibt für deutsche Nutzer weiterhin gesperrt. Der Schlussakt oder vorläufiges Finale? Das Image der einst so beliebten Foto-Community hat nach Meinung vieler Blogger und Flickr-Nutzer, zumindest in Deutschland, deutlich gelitten. Auch wenn Flickr seine Mitglieder wieder ein wenig besänftigen konnte, ist die ganze Geschichte wohl auch ein geeignetes Beispiel, das zeigt, wie man in einem sozialen Netzwerk besser nicht mit seinen Mitgliedern umgehen sollte.